1. Nachdem Salomo sein Herrschaft gefestigt hat, schloss ein Bündnis mit dem Pharao von Ägypten, in dem dessen Tochter Heretit und Sie in die Stadt Davids bracht, bis sein Bauprojekte abgeschlossen waren. 2. Zu dieser Zeit für das Volk noch auf den lokalen Opferhohen, die für den Namen des Herrn noch kein Zentrales Heiligtum errichtet worden war. 3. Obwohl Salomo den Herrn liebte und den Anweisungen seines Vaters David folgte, praktizierte weiterhin Opferrituell und Raucherungen auf den Hohen. 4. Der König begab sich nach Gibeon, der bedeutendste den Opferstadt, dort tausend Brandopfer auf dem Altar dazu bringen. 5. In Gibeon erschien der Herr Salomo nackt in einem Traum und forderte ihn auf, ein Bitte zu äußern, die im Erfüllen Word. 6. Salomo antwortet, dass Gott seinem Vater David groß nade erwiesen habe, die dieser in Truhe und Aufrichtigkeit vor ihm gelebt habe, und ihm nun einen Sohn auf dem Thron geschenkt habe. 7. Bekannte, dass sich trotz seiner Einsetzung als König durch Gott noch wie ein unerfahrener junger Mann fühle, der den Anforderungen seines Amtes nicht gewachsen sei. 8. Die inmitten eins so zahlreichen Volks regier, das aufgrund seiner Großkorn zu zahlen sei, benotet besondere Unterstützung. 9. Die schall batte Gott im Eingehorsames hosen die Verhigkeit, zwischen Guden bos zu unterscheiden, das machtige Volk gerecht führen zu können. 10. Die Herrn Jeffiel sei, das Salomo nicht im persönlichen Vorteil, sondern dies geistige Gabe gebieten hat. 11. Gott antwortet ihm. Das sein bitter erfüllen Word, die weder ein langes Leben, reichtem noch den Tod seiner Feinde ersagt habe. 12. Versprach ihm ein so weises und verstandiges Haares, das ist weder vor ihm noch nach ihm jemals jemanden mit einer vergleichbaren einzig geben Word. 13. Zu satzlich gewort Gott im reichtem und Ehre, so dass waren seiner gesamten Lebenszeit keinen anderen König als ebenbürtig fürchten muss. 14. Unter der Bedingung, dass Salomo den gottlichen Geboten wie sein Vater David folge, versprach Gott im Zudem ein langer Lebensdauer. 15. Nach seinem Erwachen erkannte Salomo die Bedeutung des Traums, kurte nach Jerusalem zurück und bracht vor der Bundeslade Brand und Dankopfer dar, bever ein Festmahl für sein Diener ausrichtet. 16. Kur sieht später Tratten zwei Frauen, die als Prostituiert lebten, vor den König, ein rechtlich Entscheidung herbeizuführen. 17. Die erste Frau erklärt, dass Sie und die andere Frau im selben Haus wohnten und Sie dort in Anwesenheit der anderen ein Kind geboren habe. 18. Drie Tage nach ihrer Entbindung habe auch die andere Frau ein Kind zur Welt gebracht, wobei Sie zu diesem Zeitpunkt allein im Haus gewesen seien. 19. In der Nacht sei der Sohn der anderen Frau gestorben, weil dies in im Schlaf versehentlich erdrückt habe. 20. Sie aber stand mitten in der Nacht auf, nahm meinen Sohn von meiner Seat, waren den Magd schlief, und legte in ihren Bussen, ihren toten Sohn aber legte Sie in meinen Bussen. 21. Als ich nun des Morgens aufstand, meinen Sohn zu sorgen, fand sich, dass tot war. Als ich in Abraham Morgan Janor betrachtet, fand sich, dass es nicht mein Sohn war, den ich geboren hat. 22. Die andere Frau widersprach jedoch heftigen behauptet, dass Leben kind gehor woraufhin ein heftiger Streit vor dem König entbrannte. 23. Der König fasst die Situation zusammen, in dem feststellte, das bade Frauen denselben Anspruch auf das Leben kind erhoben und das Tod kind der Jewels anderen zuschrieben. 24. Daraufhin befahl Salomo seinen Dienern, ein Schwert herbeizubringen, den Konflikt auf ungewöhnliche Weise zu lösen. 25. Ordneten, das Leben kind in zwei Haften zu teilen und jeder der beiden Frauen einen Teil zu geben. 26. Die war Mutter, die von tiefer Liebe zu ihrem Sohn erfüllt war. Fleht den Königen, das kind lieber der anderen Frau zu überlassen, als es zu toten, waren die andere auf der Teilung beharrt. 27. Aufgrund dieser Reaktion erkannte der König die war Mutter und befahl, das Leben kind zu übergeben, die sie dessen Leben retten wollte. 28. Als das gesamte Volk Israel von diesem Urteil erfuhr, empfanden sie tief ehrfurcht vor Salomo, da sie die göttliche Weisheit in seinem Handeln erkannten.